Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen bei einer und zu einer neuen Talkradio-Woche. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht und ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer auch wie immer kostenfrei. 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Marcel, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Marcel, was ist los? Ja, und zwar geht es darum, ich trinke in der, also ich habe, immer wenn ich getrunken habe, werde ich brutal zu meiner Freundin. Mhm. Und ja, die Beziehung hing deswegen auch schon am seidenen Faden. Eine Therapie habe ich auch schon durch, bloß nach der Therapie hatte ich einen Rückfall. Wie lange seid ihr zusammen? Ein halbes Jahr. Noch nicht so lange? Nein. Und du bist, würdest du sagen, dass du... Nee, anders gefragt, wie oft kommt es dazu, dass du richtig die einen hinter die Binde kippst? Fast jeden Tag. Fast jeden Tag? Ja. Dann würde ich sagen... Aber ich meine, jetzt in der letzten Zeit hat das ziemlich abgenommen, weil ich sag mal, ich will die Beziehung nicht gefährden, weil die hingen schon beiden am Faden und ich meine, ansonsten klappt das ja mit der Beziehung bloß. Okay. Das Problem ist... Lass uns mal über den Alkoholkonsum reden. Wie lange läuft denn das schon so, dass du so viel trinkst? Ich meine, das war schon vor der Therapiezeit, also vor dem 22.08.2000. Mhm. Da war ich für ein halbes Jahr auf Therapie in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und davor war es aber auch schon stark. Wie lange ist es, läuft es denn insgesamt schon so, dass du viel Alkohol trinkst? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? Vier Jahre. Vier Jahre. Und wie viel bedeutet das? Ich habe gerade so salopp gesagt, wenn du dir heftig einen hinter die Binde kippst, wie viel ist das denn dann? Ja, das ist also... Zwei Flaschen Korn ist gar nichts. Zwei Flaschen Korn? Ja. Und das hat jetzt in der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen? Ja, weil ich sag mal, ich habe keine Lust irgendwie die Beziehung oder so zu Was heißt denn ein bisschen nachgelassen? Wie viel trinkst du denn jetzt noch täglich? Also jetzt täglich zwei bis drei Dosen Bier nur noch. Mhm. Mhm. Wie brutal bist du denn dann gegenüber deiner Freundin? Ja, ich ziehe an den Haaren und frag sie so, dass sie auch hin und wieder mal zum Arzt gehen muss und ich stand auch schon kurz vor einer Anzeige von ihr. Hm. Wie oft ist das jetzt in diesem halben Jahr, während ihr zusammen seid, schon passiert? Also die Hälfte von dem Jahr. Die Hälfte von dem Jahr? Ja. Jeden Tag? Nein, nicht jeden Tag, weil das kommt am Wochenende nur vor, weil sie die Woche über immer bei ihren Eltern ist. Mhm. Also schon ganz schön, es ist schon ganz schön oft passiert, kann man so sagen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich wundere, dass deine Freundin überhaupt noch bei dir ist. Ja, weil das wollte ich vorhin schon sagen, ich meine, wenn ich nichts getrunken habe oder so, ist die Beziehung astrein, also gibt es auch keine, irgendwie irgendwas zu meckern daran oder so. Sobald ich was getrunken habe, werde ich ziemlich handgreiflich. Klar. Sie ist eben eine, sie versucht mir eben trotzdem zu helfen, dass ich davon wegkomme. Mm-hmm. Aber trotzdem, wenn die Beziehung auch noch so gut sein kann, ist sie natürlich, wird alles das Gute kaputt gemacht durch solche Aktionen. Ja, genau. Du hast gerade gesagt, dass du schon mal auf eine Entziehungskur warst. Das hat offensichtlich aber nichts genutzt. Nein. Wie viele Wochen warst du auf Kur, in Kur? 16 Wochen. 16 Wochen. Jetzt hast du das Problem ja selbst sehr erkannt, ne? Dass du deine Beziehung gefährdest, dass du dein eigenes Leben, deine Gesundheit gefährdest mit all dem. Warum versuchst du nicht jetzt sofort wieder eine Kur zu machen, eine Kur zu kriegen? Ja, weil das Problem ist, dass ich dann, ja, ich meine, okay, Therapie ist in Ordnung, aber das Problem ist dann, dass ich meine Freundin über ein halbes Jahr nicht sehen werde. Ja, aber lieber siehst du deine Freundin ein halbes Jahr nicht, als dass du deine Freundin vielleicht nie mehr siehst, wenn du es zu dort weißt. Ja, okay, das ist auch irgendwo wahr. Ja. Eigentlich gibt es überhaupt gar nichts zu reden, Marcel. Eigentlich gibt es keine andere Lösung, als dass du, da du ja gedanklich so weit auch für dich selbst bist, so schnell wie möglich wieder diese Therapie suchst. Geht denn das so schnell überhaupt einzufädeln? Ich habe immer so gehört, dass das doch eine Weile dauert und man muss Anträge stellen. Ja, ich meine, das dauert schon eine Weile. Ich meine, wenn die Suchtberatungsstellen, da wo ich auch bin, Die melden dann die Leute dort an. Mhm. Und dann, sobald die einen Platz frei haben oder so, dann kriegen die Leute Bescheid und dann können sie dahin. Wie lange dauert das denn in der Regel, bis ein Platz frei ist? Das letzte, also wo ich das erste Mal hingefahren bin, habe ich vielleicht 2-3 Monate gewartet, bis es soweit war. Immerhin hast du es jetzt geschafft, dich per Eigendisziplin schon mal so weit runterzufahren, ne, mit dem Alkohol. Ja. Das ist ja schon mal eine Leistung. Und wenn du jetzt ganz schnell versuchst zu organisieren, dass du eine Therapie bekommst, einen Entzug, und es bis dahin auch durchhältst, wäre das ja schon mal eine ganz tolle Sache. Und du könntest deine Freundin ja beweisen damit, dass du auch, dass du was für dich tun und an euch auch was arbeiten möchtest und für die Beziehung halt auch richtig bereit bist, was in die Waagschale zu werfen. Ja, das ist auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, wenn deine Freundin jetzt ein halbes Jahr bei dir geblieben ist, trotz all dieser Probleme, dass sie dieses halbe Jahr, wenn du dann in einer Klinik bist, auch zu dir stehen wird. Ja, sie hat auch gesagt, sie würde dann auf jeden Fall auch auf mich warten, bis ich wieder da bin. Also, keine weitere Frage, Marcel, mach es. Ja. Absolut, mach es. Okay. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Teddy ist mein nächster Anrufer. Teddy, 22 Jahre, hallo. Hallo Jürgen. Hallo Teddy. Grüß dich. Hi. Ich hätte mal ein Stichwort DIN A4-Blatt, vielleicht weißt du, wer ich bin. Du bist der Mann mit dem großen Penis. Genau, gutes Gedächtnis. Wir sprachen am, wann war das? Am Donnerstag, glaube ich. Genau. Ja. Und du bist wieder bei mir in der Sendung. Ja, und ist das ist der Grund. Nämlich? Der Grund ist folgender. Ich war beruflich nochmal unterwegs. Mhm. Ist ja normal, Sonntag auf Montag. Mhm. Und habe da noch so ein nettes Mädel kennengelernt. Ach, also wir erklären den Leuten mal, die am Donnerstag nicht dabei waren. Du hast einen Penis im irrigierten Zustand von etwa 26 cm, wenn ich mich recht erinnere. Ein bisschen mehr. Was? Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Da habe ich gesagt, das ist ja fast so viel wie ein DIN-A4-Blatt. Genau. Ja, so war es. Das war wie das letzte Mal. Die Gedankenstütze, ganz genau. Und da hast du erzählt, dass du eigentlich sehr unglücklich damit bist, weil du keine Mädels kennenlernst. Die Mädchen laufen weg, wenn sie dich nackt sehen. Und irgendwie klappt es alles nicht. Genau. So, jetzt hast du eine kennengelernt. Ja. Erzähl. Also, es war ganz einfach so, wir begleiten unsere Gurus immer zur Sicherheit noch mit, ist klar. Du bist, müssen wir auch nochmal erzählen, du bist Vermittler von Gogo-Tänzerinnen, ne? Genau, also wir rufen Diskotheken an, wir brauchen halt Tänzer oder die Tänzer bewerben sich halt bei uns. Mhm. Und wir sprechen auch viele an, das war halt auch so in einem Abend, da war so ein Mädel dabei, die hat ganz gut getanzt, also die könnten wir noch im Team gebrauchen. Mhm. Wir brauchen ständig neue Leute. Mhm. So, lange Rede, was sind ich sie so angesprochen und sie so, ey, deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich so, kann nicht sein, wir haben uns noch nie gesehen. Und sie so, doch, du bist ja der vom Domian. Ich so, hä, wie jetzt? Auch noch natürlich nicht gesagt, dass ich es bin, das ist logisch. Ja. Und sagt sie so, doch, du bist doch der Teddy. Und da hat sie dann auch meine Visitenkarte gelesen, da stand sie dann auch drauf. Und da war sie gleich interessiert, oder wie? Ja, ja, und dann fing sie so an, ja, das ist doch nicht wahr und so. Ich sag, pass auf, kommst du nachher mit zu mir, dann zeige ich dir, dass es wahr ist. Aha. Ich habe dann die Geschichte aber noch vergessen, die war dann wieder weg. Aha. Und so nach Feierabend, so gegen 5:30 rum, wir sind alle raus, wollten in den Kleinbus rein, stand sie auf einmal unten, ich sag, was machst du denn jetzt hier? Da hat sie so, na, du hast mir versprochen, dass du es mir zeigen willst. Gute Anmache, ne? Ich stand oft mal da, hä, wie jetzt? Ist ja klar, ne? Ich dachte, das war ein Scherz. Ich dachte so, okay, komm mit, so sind wir dann losgefahren, hat die alles raus abgesetzt, so dann zu mir rein, Gläschen Sekt getrunken noch, und die so, jetzt pack mal aus, ich hör, wie jetzt, auspacken. Da sagst du, na, ich will auch Beweise. Na, ich dann so Hose runter und so, fing dann an so ein bisschen zu schweigen und so weiter. Mhm. Und dann noch immer, duch, der ist ja wirklich so groß. Also ja. Hat Teddy bei Dom ja nicht gelogen, hat sie da gedacht in dem Moment? Ja, ja, klar, sie dachte, es ist nur Verarsche oder sowas. Ja. Und wir hatten auf gut Deutsch richtig geilen Sex. Ja, siehst du. Das war über 4 Stunden. Siehst du. Sie ist nicht rausgelaufen, im Gegenteil, sie war offensichtlich sehr interessiert daran. Und der Vorteil ist, sie kommt am Donnerstag wieder. Ja, fantastisch. Und wie ist sie denn gebaut? Ist sie eher eine zierliche Person oder ist sie eine kräftige? Herrlich. Sie ist herrlich. Also, Oberweite ist, habe ich es eigentlich nur sogar sagen lassen, wenn sie schon meine Größe weiß, wollte ich auch ihre wissen. Aha. Also Oberweite ist 70 C, aha, also gut ausgestattet und ist lang. Aha. Und wie groß ist sie? 1,68. 1,68. Also richtig klasse, mit der schönen, langen, blonden Haare. Siehst du? Siehst du, und über welche absurden Dinge haben wir uns unterhalten am Donnerstag, dass du ihn verkleinern lassen wolltest. Die Idee ausgeredet, wollte ich gerade sagen. Sie hat gesagt, wenn ich das mache, dann willst du mich nie wieder sehen. Nein, das darfst du wirklich nicht machen, das ist viel zu gefährlich. Und wahrscheinlich wird ja jeder seriöse Urologe da auch von abraten. Naja, mein Urologe hat ja auch gesagt, dass im Endeffekt dann auch die Gefühle nicht mehr so sind wie vorher. Absolut. Weißt du, wenn du mir sagen würdest, ich habe 35 cm, dann könnten wir vielleicht mal darüber reden, mit ein paar Fachärzten zusammen, aber so nicht. Nee. Also wie gesagt, ich wollte mich auch nochmal bei dir rückmelden. Sehr schön. Also ist alles dufter und das freut mich sehr. Ich habe auch noch mit einer sehr netten Dame von dir gesprochen, von deiner Hotline. Ich hoffe nicht, dass die dich auch noch kennenlernen wollte. Nein, das ist die Sandra, die hört jetzt auch zu. Viele Grüße übrigens an sie. Ja. Nee, weil sie hat auch meine Stimme wieder erkannt, wo ich was bei euch bestellen wollte, weißt du? Achso, ich verstehe. Und also, sie hört auch heute zu. Also vielen Dank, Sandra, nochmal, du bist dufter. Ich freue mich, dass du dich rückgemeldet hast und vor allen Dingen, dass du durchgekommen bist. War auch ziemlich schwierig. Ich glaube, ja, es ist so eine Sensation, dass es geklappt hat. Also ich wollte nur sagen, alle Männer, die etwas größer ausgestattet sind, lasst euch nicht runterkriegen. Ihr findet alle eine süße Maus, die auf große Dinger steht. So will ich euch. Und die Kleinen sollen sich auch nicht runterkriegen lassen. Teddy, alles Gute und schönen Gruß an deine neue Frau, Freundin. Ja, werde ich machen. Sie sieht dich, glaube ich, auch, wenn sie nicht schon schläft. Alles klar, tschüss. Tschüss. Wo wir gerade beim Thema Sex sind. Ich habe ein wirklich sehr zutreffendes Fax bekommen, das ich euch gerne vorlesen möchte. Von einer aufmerksamen Zuschauerin namens Michaela. Und die schreibt, hallo Domian, beim Thema Orgasmusprobleme von Frauen fragst du immer wieder Frauen nach psychischen Problemen, die Ursache für den nicht vorhandenen Orgasmus sein könnten. Aber dabei vergisst du eines, die meisten Frauen können beim normalen Geschlechtsverkehr doch gar keinen Orgasmus im klassischen Sinne bekommen. Die Klitoris wird nämlich meistens nicht stimuliert, weil sie zu weit weg liegt. Ich finde es einfach wichtig, in einer Sendung wie deiner nicht die Lüge einer Gesellschaft zu verbreiten, die davon ausgeht, dass Frauen beim normalen Geschlechtsverkehr ihren schönsten Orgasmus verspüren können. Vielmehr solltest du den Frauen empfehlen, sich damit abzufinden und die Sexualität bzw. den Sex außerhalb der Rein-Raus-Geschichte auszuprobieren, zum Beispiel Streicheln, Oralsex und so weiter. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass dabei die sexuelle Erfüllung viel eher gefunden werden kann. Viele liebe Grüße, deine Michaela. Finde ich einen sehr schönen und sehr richtigen Hinweis und bedanke mich sehr für die Mail von der Michaela. Jetzt geht's weiter mit Anna und Anna ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Anna. Hallo. Dein Thema. Mein Thema. Und zwar bin ich 1,5 Jahre mit meinem Freund zusammen. Es ist alles auch bis vor 2 Monaten super schön gewesen, romantisch, also wirklich Traummann, Traumfrau. Und es ist einfach alles perfekt gewesen. Und es kamen schon Heiratsgedanken auf und es ist einfach das Wahre gewesen. Nun ist mein Freund weggefahren, geschäftlich, nach Südamerika und es gab auch beim Abschied Tränen und das war wirklich sehr schwer und wir wohnen halt auch nicht in der gleichen Stadt, sondern in unterschiedlichen Städten und wie wir das doch aushalten sollen und überhaupt. Naja, und dann ist er erstmal dort angekommen, ist auch gut angekommen, wir haben telefoniert und irgendwie aber nach 3 Wochen war das so, dass wir dann telefoniert haben. Ich hatte ihn angerufen und da war er total kühl und fremd und irgendwie gar nicht auf mich eingegangen richtig. Also mein ich liebe dich, kein ich dich auch oder ich vermisse dich oder sonst irgendetwas. Ich habe mich nicht verzerrt. Habt ihr nach 3 Wochen zum ersten Mal telefoniert? Nein. Also das erste Mal, also er hat sich erst gemeldet, als er dort angekommen ist. Und dann ungefähr 1 Woche später oder so habe ich mich gemeldet, weil es ist halt auch teuer. Die sind auch ziemlich viel unterwegs gewesen. Und deswegen, ich bin auch hier unterwegs gewesen in Deutschland. Und darum haben wir halt wirklich versucht, halt jede Woche miteinander zu telefonieren. So, nach 3 Wochen war er ziemlich kühl und distanziert. Ja. So wirkte er zumindest am Telefon. Ja, also... Und dann? Sehr kurz gebunden. Und er habe ja so viel zu tun und überhaupt. Und das setzte sich im weiteren Gespräch nochmal fort und es kam mir dann doch komisch vor, weil wirklich kein Mal ich vermisse dich oder sowas gefallen ist. Und es war wirklich vorher alles immer so schön und romantisch und es ist einfach perfekt gewesen, ja. Und plötzlich kommt gar nichts von ihm, Wie lange war denn die Reise geplant? 2 Monate. Ist er jetzt im Moment immer noch weg? Nee, der ist heute wiedergekommen. Er ist heute wiedergekommen. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, also ich bin hinter einer schrecklichen Sache gekommen, leider Gottes, über einen gemeinsamen Freund, auch ein Kollege von ihm, der mit ihm mit unterwegs war. Mhm. Und zwar habe ich an einem Tag, wo ich ihn nicht erreicht habe, habe ich halt den Kollegen angerufen und habe ihn auch gefragt, sag mal, weißt du, was mit ihm los ist? Der ist so komisch und warum ist er denn so zu mir? Und er war halt auch merkwürdig, der Freund. Der du bist hinter eine schreckliche Sache gekommen, sagst du. Erzähl mir, was es genau ist. Er hat eine andere Frau. Und das hat mir in Deutschland? Bitte? In Deutschland? Nein, dort in Südamerika, genauer gesagt in Brasilien. Mhm. Schon länger? Nein, er hat sie erst dort kennengelernt. Obwohl ihr hier so eine tolle Beziehung habt? Obwohl ihr euch so herzzerreißend verabschiedet habt? Ja. Ich erkenne ihn überhaupt nicht wieder. Also, hat er dieses schon eingestanden? Nein, er noch nicht. Das ist das Problem. Er ist heute zurückgekommen. Hast du ihn gesehen schon? Nein. Wie gesagt, sie wohnen ja in unterschiedlichen Städten. Nee, er hätte ja sein können. Das ist von, nein, er hat nur eine Nachricht auf meiner AB hinterlassen, nur gemeldet, dass er da ist. Jetzt hast du erfahren, dass er eine Freundin in Südamerika hat. Über diesen Freund von ihm, der auch mit da unten ist. Ja, und ich wollte es nicht glauben. Ich habe so viel drumherum gehackt und ich habe diesen Freund halt, weil er ist halt ein gemeinsamer Freund von uns beiden. Ja, du hast aber lass mich das noch fragen. Du hast deinen Freund nicht angesprochen bei den darauf folgenden Telefonaten darauf. Nein, das waren dann relativ kühle Telefonate. Er war relativ unfreundlich zu dir. Ja, ich habe ihn schon gefragt, was mit ihm los ist, ob was mit ihm nicht in Ordnung ist oder so. Und er hat nur gesagt, Mensch, es ist alles einfach hier so anders und das ist so toll und das muss ich dir erzählen und so. Aber es war halt, ja, so viele fremde Eindrücke und es ist so toll. Du bist sicher, dass er... Dass das so ist, dass er wirklich eine andere Frau ist. Ja, ich habe aufgrund dessen, dadurch, dass ich so viel rumgehackt habe und das nicht glauben wollte, hat mir der Freund, weil die haben sich, die waren ja in Südamerika noch unterwegs und dann hat er sich mit dieser Frau per E-Mail in Kontakt gesetzt und der hatte halt die E-Mails, der Freund, und der hat sie mir zugeschickt. Ich habe selber mit meiner Wie kommt das, dass der Freund letztendlich wiederum seinen Freund so... Nein, es ist ein gemeinsamer Freund von uns. Achso, und er fühlt sich dir mehr verpflichtet als... Ja, ich weiß nicht, ich habe ihm einfach leid getan, weil ich geweint habe. Verstehe. Am Telefon und... So, jetzt ist natürlich die ganz große Frage. Er war 2 Monate in Südamerika. Ihr habt vorher anderthalb Jahre eine Traumbeziehung gehabt, sagst du, ne? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das möchte ich ja gerne selber wissen. Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Wir haben beide die gleichen Ansichten über Fremdgehen und sowas. Wann werdet ihr euch treffen? Ich weiß es nicht. Er hat mich einfach nur auf dem AB, wie gesagt, hat er mir eine Nachricht hinterlassen, dass er da ist und dass er sich erstmal ausruhen wird. Mhm. Kein Wort von wegen, wir müssen uns dringend sehen oder auch in Südamerika, als er dort war. Gut, Anna, jetzt hast du das wäre schon eine schlimme Zeit für dich, dass du das aushalten hast müssen. Das ist eine Horrorzeit. Wenn man sich da in dich hineinversetzt, der Liebste ist weg und man erfährt sowas über einen Dritten und man kann mit dem Liebsten gar nicht überreden. Ja, und vor allem, der hat sofort von der Liebe gesprochen. Lass mich sagen, jetzt hast du alles Recht dieser Welt. Alles Recht dieser Welt, Anna. Den super Druck zu machen, dass ihr euch so schnell wie möglich trefft. Von wegen nicht ausruhen, Jetlag und so ein Quark. Ja. Er hat so schnell wie möglich jetzt ihr Rede und Antwort zu stehen. Ja. Ruf ihn an und sag, du möchtest ihn sofort sehen. Also sofort, wie du möchtest, wie es dir passt. Ja. So, und dann soll er erstmal auspacken und erzählen, was los ist. Mhm. Und nachdem, was da passiert ist, klingt das ja... Würdest du ihm überhaupt noch eine Chance geben? Ja, er weiß gar nicht, was er mir damit angetan hat, weil ich habe gar kein Vertrauen mehr in Männern. Ja, ich will nicht dieses Klischeehafte und Männer sind alles das Gleiche. Das möchte ich gar nicht. Ja, aber das hat er mir irgendwie ein bisschen vermittelt, weil wie kann man nach anderthalb Jahren für ein paar Tage eine Beziehung aufs Spiel setzen? Ja. Vor allem, er hat selber vorher immer gesagt, mein Gott, fremdgehen. Ich hätte wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen können. Ich bin auch niemals drauf gekommen, als ich das selber mit meinen Augen gelesen habe, diese Scheiß-E-Mails, ja, da habe ich auch gedacht, das ist nicht wahr, das ist er nicht. So, jetzt ist der nächste dringende Schritt, das direkte Gespräch zwischen euch beiden. Mhm. Das ist hart, auch für dich. Aber du hast jetzt schon harte Wochen hinter dir, dann hältst du das auch noch aus. Das ist ganz schlimm. Ja, aber das muss jetzt sein. Vor allen Dingen zeugt das von äußerst großer Feigheit, dass von ihm aus dieser Schritt jetzt nicht sofort schon eingefädelt worden ist. Ne? Wenn er ein Kerl wäre und Rückgrat besäße, hätte er zumindest sofort jetzt das Gespräch mit dir gesucht. Wenn er wirklich Rückgrat besäße, wäre es gar nicht dazu gekommen. Richtig. Oder wenn es vielleicht passiert wäre, dann hätte er es dir auch gesagt und sich entschuldigt und dann hätte man vielleicht auch noch was einrenken können. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Du musst mit dem reden und du musst ihm auch eine Chance geben. Das ist nun mal jetzt auch so, dass er auch seine Sichtweise darstellen kann. Ja, aber er spricht ja von der großen Liebe von der Frau, also über die Frau. Er aber sagt das ja die ganze Zeit, er ist ja froh, dass er sie getroffen hat und vor allem, er hat mich ja verleugnet. Gut, aber das hat er dir, das hat er dir alles noch gar nicht ins Gesicht gesagt. Nein. So, und das soll er dir ins Gesicht sagen. Und wenn er dir das so ins Gesicht sagt, ist es vielleicht für dich auch einfach und einfacher, von ihm loszukommen. Ja. So, du gehst jetzt nicht mehr, aber du gehst morgen ans Telefon und machst einen Termin. Gut. Alles Gute, liebe Anna. Danke, danke. Ja. Also schönen Abend noch. Dankeschön, Anna. Tschüss. Ja, tschüss. Sascha ist hier. Sascha ist fünf Jahre. Sehr spaßig. Er ist 28 Jahre und auf Leitung 5. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. 5 Jahre wäre ein bisschen sehr früh. Mein Jüngster hier war mal 11, aber 5 noch nicht. 28 war richtig. 28 Jahre. Domian, mein Thema ist, ich ekle mich vor Sex. Du ekelst dich vor Sex? Ja, ich habe Verlangen nach Sex. Dieser Druck ist schon da. Nachdem ich mit jemandem halt zusammenkomme, ich fühle mich sehr schmutzig, sehr bedreckt. Ich würge auch, nachdem das halt dann passiert ist. Und ich sitze auch in der Badewanne, Gott weiß wie lang. Trotzdem noch fühle ich mich viel dreckig. Du bist schwul. Bitte? Bist du schwul? Nein. Nein. Nein. War das immer schon so? Das war immer schon so. Ich kam ja auch aus diesem Grund jetzt auch keine Beziehung bauen, was ich mir auch wünsche, weil ich von vornherein weiß. Ich meine, ich habe das schon mal versucht, so, aber hat nie so gehalten, weil das doch auffälliger geworden ist. Wie lange warst du denn in der längsten Zeit mit einer Frau schon mal zusammen? 3 Wochen, also noch nicht mal einen Monat. Nicht mal einen Monat. Und solange du zurückdenken kannst, so ab Pubertät, also die ersten Bedürfnisse diesbezüglich, war immer Ekel. War immer ein Ekel, von Nacktheit zu Dreck. Aber nach gewisser Zeit, also nach der Pubertät, hatte ich natürlich Verlangen. Also die sexuelle Sehnsucht ist da. Ja, ist da. Aber es ist halt absurd, sogar sie ist auch gekoppelt mit Ekel. Eben. Wie ist es, wenn du dich selbst befriedigst? Ich würde sagen, ganz normal. Da empfindest du keinen Ekel? Da finde ich keine Ekel. Du empfindest nur Ekel, wenn du mit einer Frau? Wenn ich mit, ja genau. Mit einer Frau zusammen bist. Wenn ich in Partnerschaft bin. Hast du früher in deiner Kindheit und in der Jugend mal irgendetwas sehr Unangenehmes in puncto Sexualität erlebt? Tomin, ich habe das eben auch deine Kollegen nicht so direkt gesagt, aber ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängen kann. Ich rede erst einmal wirklich darüber. Ich war 12 oder 13 so. Ich wurde schon mal vergewaltigt, also missbraucht. Von wem? Ich weiß jetzt nicht, ob das alles, ob das damit zusammenhängt. Das frage ich mich immer seitdem. Erzähl doch mal, wer war das? Was ist da passiert? Das war ein naher Verwandter von mir, also ein Cousin. Ist das einmal passiert oder mehrfach? Also ein paar Mal. Also ich würde nicht sagen jetzt ein Jahr oder so, Monate. Also ein paar Mal ist es schon passiert. Mit Gewalt und so. Der hat dich zum Analsex gezwungen? Ja, genau. Was ja für einen 11-, 12-jährigen Jungen sehr schlimm und auch sehr schmerzhaft sein muss. Ja, das war auch sehr schmerzhaft. Das war auch sehr schmerzhaft. Wie gesagt, ich frage mich heute selber, ob das mit der Vergangenheit irgendwie zusammen verwunden ist. Du hast es noch nie jemandem erzählt, hast du? Nein, das erste Mal. Ich habe schon letzte Woche, war ich entschlossen, bei deiner Sendung hier, das endlich mal loszuwerden. Und heute hatte ich ein bisschen Glück. Versuch dich mal zurück, also zu erinnern an diese schlimmen Vorfälle. Was war hauptsächlich in dir los danach? Hast du extrem Ekel empfunden, extreme Angst empfunden? Hast du Hass auf diesen Mann empfunden? Also Hass, das ist schon mal klar, Hass habe ich heute noch. Und Ich habe auch danach viel mit Angstzuständen zu tun. Mhm. Und Ekel, ich kann jetzt nicht sagen seitdem, aber dann, also danach hatte ich die Pubertät. Mhm. Auch das, ich weiß es nicht so mehr. Wie viel älter war der Junge oder der Mann? Der war da, also ich war 19 war er. Mhm. Hat der dir angedroht, hat der dir Schlimmes angedroht, falls du etwas sagst? Mhm. Mhm. Was genau hat er dir angedroht? Der würde mich umbringen, als Lügner darstellen, Schande für die Familie und. Mhm. Mit sowas kam der immer an. Demzufolge hast du Angst gehabt, überhaupt jemandem was zu sagen? Ich hatte Angst, furchtbar Angst, und ich würde mich auch heute, glaube ich, auch schämen, unter der Familie sowas noch zu sagen. Mhm. Und vor allen Dingen damals in der Zeit, wenn man jugendlich ist oder Kind noch ist, schämt man sich noch mehr, wenn so etwas passiert ist. Wie kam es denn dann, dass er dich in Ruhe gelassen hat? Weißt du das? Ist er irgendwie weggezogen oder? Also da war ich gerade 13, da wurde ich nach, ich komme aus ehemaliger Russland, wurde ich von meinen Eltern hier rübergeholt nach Deutschland. Ach so. Und seitdem bin ich denen auch nicht mehr begegnet, auch nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Mhm. Ich höre das nur von engen Verwandten nur, der ist da und so. Ne? Aber ich will wirklich, ich vermeide, so viel es geht, nichts von ihm zu hören, nichts zu wissen. Sascha, ich glaube sehr, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deinem Ekel vor Sexualität und dem, was man dir da angetan hat. Meinst du? Ja, ich glaube das. Was sehr schwer ist für den eigenen Betroffenen jetzt in deinem Fall, dass da so die Zusammenhänge zu sehen oder vielleicht sogar gar alleine da rauszukommen. Es ist sehr auffällig, dass du eigentlich nie eine schöne Sexualität hast leben können, dass du noch nie mit einer Frau zusammen warst, länger als ein paar Wochen. Und du bist ja nur auch schon 28 Jahre alt. Und dass dir immerhin dieses Verbrechen, was an dir begangen wurde, dass dir das jetzt auch in diesem Zusammenhang so eingefallen ist und dass du es auch so erzählst. Ich glaube sehr, dass es da enge Verbindungen gibt. Und ich glaube, dass dir da nur jemand helfen kann, der sich auch gut in der Materie auskennt. Das heißt, ein Arzt, ein Psychologe, ein Psychiater, ein Therapeut. Müsste ich auch besuchen. Meinst du, ich kriege das alleine nicht mit der Zeit? Ich glaube nicht. Ich hoffe immer noch, vielleicht wirkt das anders. Ich glaube nicht, dass das von alleine anders wird. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen, die sexuellen Missbrauch erlitten haben, also ich glaube, dass die in den seltensten Fällen es alleine schaffen, so etwas zu verwinden, zu verarbeiten, letztendlich richtig verarbeiten wird man es nie können, aber dass man dazu eine Distanz gewinnt. Ich würde dich gerne mit meiner Psychologin jetzt nochmal verbinden. Sie wird dir sicher ein paar Tipps geben können, auch was du jetzt weiter tun kannst und was zu organisieren ist jetzt, wenn du das möchtest. Gut, klar. Leg mal bitte auf, die Anna ist heute Nacht meine Psychologin. Okay. Sehr mutig, dass du angerufen hast und auch sehr mutig, dass du es erzählt hast, wenn du das noch nie vorher irgendwo erzählt hast. Keine. Ich danke dir. Aber vielleicht ist das jetzt der allererste Schritt auch für die Selbsthilfe, Sascha. Ja. Von Herzen alles Gute, leg mal auf und wir rufen gleich an. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Anja, 28 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Anja. Dein Thema? Ja, Prostitution. Aber unter dem Zuhälter. Bist du eine Hure? Ja. Wie lange schon? Insgesamt 2 Jahre. Mhm. Ich bin drogensüchtig und bin früher klauen gegangen, bis ich zu viele Anzeigen hatte. Und dann habe ich mit der Prostitution angefangen. Mhm. Du bist drogenabhängig, sagst du. Welche Drogen nimmst du? Heroin. Wie viel verbrauchst du täglich? Ich musste mich jetzt runterdosieren bis auf ein Fuffi nur noch am Tag. Auf wie viel? Auf ein Fuffi. 50 Mal. Vielleicht ein Gramm ungefähr. Okay. Mhm. Du bist also in dieser Notsituation an den Zuhälter gekommen. Ja, und an den Zuhälter bin ich jetzt vor 3 Monaten dran gekommen durch eine Freundin. Mhm. Du hast vorher das für dich alleine so gemacht? Ja. Vorher habe ich das ganz alleine gemacht. Und wie ist jetzt für dich die Situation, bei dem Zuhälter zu sein? Ja, ich Er schreibt mir vor, wann ich zu arbeiten habe und egal wie viel Geld ich bringe, es ist nie genug. Und ja, ich kriege von dem, was ich verdiene, das sind manchmal 400-500 Mark. Ich stehe auf der Straße, da kriege ich 100 Mark. Davon muss ich aber mein Essen bezahlen. Am Tag, wir reden jetzt vom Tag, ja? Am Tag, ja. Ich muss meinen Heroinkonsum bezahlen, ich muss meine Zigaretten, mein Trinken, alles selber bezahlen von dem Landmark. Was ja fast dann nicht möglich ist, ne? Ja. Wenn du deine Drogen bezahlen musst. Wie behandelt er dich? Ja, ich bin bis jetzt immer gut an Schlägen vorbeigegangen. Weil ich mittlerweile weiß, wie ich mich ihm gegenüber zu verhalten habe, wenn er aggressiv wird. Mhm. Aber du hast Angst vor ihm? Ja, klar. Und du hast solche Angst vor ihm, dass du auch nicht so von heute auf morgen weggehen könntest? Da kann ich nicht, weil ich habe ein Kind und da setzt er mich mit unter Druck. Du hast ein Kind, wie alt ist das Kind? 9 Jahre. Was sagt er dir? Was würde er tun, wenn du irgendetwas tun wirst? Wenn er mir gesagt, wenn ich von ihm weggehen würde, dann würde er auf jeden Fall wissen, wo mein Kind ist. Und er würde sich auf jeden Fall immer an das Kind halten. Hm. Lebt das Kind denn bei dir? Nein, es lebt im Heim. Hm. Und das weiß er wirklich, wo das Heim ist? Und wo ja, er weiß das. Ist das ein Junge, ein Mädchen? Ein Junge. Hm. Du bist sehr verzweifelt und hast sehr große Angst und würdest eigentlich auch am liebsten aus all dem rauskommen. Ja, klar. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Hast du, wie viele Jahre bist du schon drogenabhängig, Anja? 3 Jahren. Erste seit 3 Jahren? Ja. Wie kam es zu der Drogenabhängigkeit? Ja, durch falschen Umgang. Als man mir zu der Zeit, hatte man mir meinen Sohn weggenommen und da habe ich mich am Bahnhof aufgehalten. Ja, ja, und da bin ich dann eben an das Zeug gekommen. Was hast du vorher beruflich gemacht? Hast du eine Ausbildung oder hast du einen Job gehabt? Ich habe Kinderpflegerin angefangen, aber dann wurde ich schwanger, dann habe ich abgebrochen. Mhm. Und dann habe ich 1,5 Jahre nachher in einem Lager gearbeitet, Versand. Und der Vater des Kindes, weißt du, von dem etwas, kümmert er sich um das Kind? Nee, gar nicht. Der Junge kennt den Vater gar nicht. Und weiß der Vater, dass es den Jungen gibt? Ja, klar, ich war mit dem verheiratet. Mhm. Als der Junge 6 Jahre war, ist er vors Gericht gegangen, der Vater, und hat gesagt, das wäre nicht sein Kind, weil er zahlen sollte. Es gibt ja jetzt, es sind ja eigentlich, glaube ich, jetzt 3 Probleme zu lösen. Das Problem einmal deine Drogenabhängigkeit, dann das Problem, dass du nicht als Hure arbeiten möchtest und natürlich von dem Zuhälter weg willst. Ja. Und das dritte Problem ist, wie schützen wir oder wie schützt man deinen Sohn, dein Kind? Hab ich das richtig verstanden so? Ja. Also du, wenn du könntest, würdest du so schnell wie möglich auch aus diesem Job raus, als Hure zu arbeiten. Ja, klar. Ja. Hast du schon mal einmal eine Entzugsdrogentherapie gemacht? Ja, also ich habe 3-mal selber versucht. Ich habe 3-mal so einen kalten Entzug gemacht und einmal war ich im Krankenhaus, da bin ich aber nach einer Woche abgehauen. Aber in einem normalen Krankenhaus, du warst nicht in einer speziellen Drogenklinik? Ja, das war eine Abteilung, also eine Entgiftung, eine richtige Entgiftung. Also, ich schlage jetzt Folgendes vor, Anja. Du sprichst jetzt gleich mit meiner Psychologin. Ja. Weil ich glaube, es ist nicht gut, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, wie du jetzt am klügsten von dem Zuhälter loskommst. Ja. Und es ist auch nicht so klug, hier in aller Öffentlichkeit darüber zu reden, wie man am besten deinen Sohn schützt. Aber ich glaube, ich weiß, dass also wir haben da so einige Ideen, auch vergleichbare Fälle gehabt. Ja. Und darüber wirst du jetzt gleich mit der Anna reden. Ja. Ich möchte dich nur wirklich sehr ermutigen, das dann auch zu tun. Und sich dann auch den entsprechenden Stellen anzuvertrauen, die wir dir gleich vermitteln werden. Ja. Du tust es ja nicht nur für dich und für dein Leben und deine Gesundheit, du tust es auch für deinen Sohn. Auch wenn er nicht bei dir lebt im Moment. Ich habe ihm immerhin auch schon Bescheid gesagt, unter welchem Druck ich im Moment lebe und dass die ein bisschen auf den Jungen aufpassen. Mhm. Ganz wichtig ist jetzt, dass du mit Hilfe auch von anderen dein Leben in den Griff bekommst. Ja. Auch für deinen Sohn. Der Sohn wird immer älter und irgendwann wird er auch fragen, Mama, was war denn da? Was hast du gemacht? Und warum hast du nicht das und das gemacht? Ja. Und jetzt hast du vielleicht die Chance noch, die Notbremse zu ziehen. Ich verstehe, dass du sehr viel Angst hast, das ist ja auch berechtigt. Aber es gibt Mittel und Wege, wie man dir helfen kann. Zumindest wie man dir Hilfestellung leisten kann. Ja? Ja, okay. Geh mal auf und wir, die Anna, sehr nette Kollegin von mir, ruft dich gleich an. Ja, Domian, ist gut, dass ich gibt, ehrlich. Vielen Dank. Bitte. Alles Gute, alles Liebe und tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.35 Uhr, 15 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themennacht und das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt, egal über was für ein Thema. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen sind wir im Fernsehen leider, das tut mir leid, 30 Minuten später. Aber im Radio sind wir pünktlich um 1, im Fernsehen erst um 1 Uhr. Ich müsste ein bisschen hier aufbleiben. Lars, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Lars. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ein bisschen schwierig. Also ich habe damals eine Beziehung gehabt mit einer Frau, die... Lars, bitte ich dich erstmal dein Radio oder dein Fernsehen ganz leise zu stellen. Ja. Die Leitung ist schon schlecht und dann haben wir zusätzlich nämlich noch eine Rückkopplung. So, alles klar. Mhm. Ja, also es ist einfach so, dass ich gestern erfahren habe, dass ein Kind, beziehungsweise wahrscheinlich mein Sohn, im Januar verstorben ist. Mhm. Wie alt war das Kind? Das 17. Mai ist es letzten Jahr geboren worden und ist Anfang Januar dann verstorben. Das habe ich am Anfang gerade nicht richtig mitbekommen. Was war das für eine Beziehung? Warum hattest du keinen Kontakt zu der Frau und dem Kind? Ja, es war so, ich habe die Frau kennengelernt, ganz normal. Und es waren die ersten 2-3 Monate eigentlich eine sehr schöne Beziehung zu ihr. Und dann habe ich also festgestellt, dass sie Alkoholikerin war oder Alkoholikerin ist. Und es war für mich sehr schwer einfach auch und... Ich konnte mich dann auch von ihr irgendwie nicht trennen, einfach weil ich dachte, ich muss jetzt einfach bei ihr bleiben, ich muss ihr helfen. Mhm. Und dann habe ich es halt doch irgendwie geschafft und wir haben uns getrennt und dann war auch überhaupt gar kein Kontakt mehr da also, zu ihr. Und dann habe ich also 2,5 Monate nach dem 17. Mai habe ich dann halt Post vom Jugendamt gekriegt, dass ich also Vater sein sollte von ihr. Wie lange warst du denn da getrennt von ihr? Das waren ja etwas über 9,5 Monate. Mhm. Und normalerweise ist das ja so, dass bei Frauen, die Drogen nehmen, also Alkohol und ja, kann man ja ruhig sagen, jetzt Cannabis meinetwegen, ist es ja so, dass die Schwangerschaft nicht so lange dauert. Ja, also du hast es dann erfahren, dass du angeblich der Vater bist von diesem Kind, das da geboren wurde. Genau. Hast du denn daraufhin nicht direkt Kontakt aufgenommen zu der Frau? Ja, ich hab den Kontakt aufgenommen und ich habe aber gesagt, ich bin es nicht, ich glaube es nicht und wollte auch einen Vaterschaftstest machen und war dann auch beim Rechtsanwalt und der hat mir halt geraten, okay, ich, ich soll die Vaterschaft erst ablehnen. Und ist denn jetzt, um es zu verkürzen, ist ein Vaterschaftstest gemacht worden? Nein, der konnte ja nicht mehr gemacht werden. Also es ist ja so, dass man einen Vaterschaftstest ja erst nach einem Jahr machen kann anscheinend. Ach so, weiß ich nicht, wusste ich nicht. Ja, und bei den berühmten Leuten, irgendwie Boris Becker etc., da geht das schon irgendwie nach ein, zwei Wochen und unser Eins muss dann irgendwie ein Jahr warten. Mhm. Dieses ganze Jahr waren schon ziemliche Probleme für mich, immer daran zu denken, was jetzt, ist, wenn es wirklich mein Kind ist. Ja, jetzt ist dieses Kind am 17., nein, im Januar diesen Jahres gestorben. Ja. Hast du von der Mutter erfahren? Nein, also die Frau, die Anita, hatte dann im Januar halt meine Mutter angerufen, hatte das ihr gesagt und hatte ihr aber auch gesagt, dass meine Mutter mir das nicht sagen soll, damit ich Das ist ja also völlig albern. Ne? Die ruft deine Mutter an und sagt, deine Mutter, die soll es dir nicht sagen. Und, naja, also sie hat es dir natürlich gesagt, was auch richtig so ist. Ja, jetzt hat sie mir gestern gesagt, ja. Ach, gestern erst? Gestern habe ich mich mit meinen Eltern getroffen und war natürlich wieder Thema, diese Sache. Und jetzt ist ein Kind verstorben, von dem du nicht weißt, ob es dein Kind war. Ja. Mhm. Und das ist auch der Grund deines Anrufes, dass sich das sehr durcheinander gebracht hat, verständlicherweise. Ja. Du hast es gestern erst erfahren? Gestern, ja. Ich war heute auf dem Friedhof. Mhm. Du hast aber mit der Mutter noch nicht telefoniert? Nee, hab ich noch nicht. Ich war erstmal auf dem Friedhof, hab erstmal eine Lilie hingebracht und einen Brief hingelegt, der auch für sie mit ist. Und ich weiß nicht, ich denke, ich muss mich noch ein bisschen annähern, aber es ist schon sehr schwer, weil ich einfach so die Vorwürfe hier an mir trage, wenn es jetzt dann wirklich mein Kind war, dass ich mich überhaupt nicht gekümmert habe und nicht warum, in der Zeit da. Genau, das wollte ich gerade auch fragen. Warum hast du denn im letzten Jahr, im Herbst, Weihnachten, dich nicht um das Kind gekümmert? Ja, weil ich zum einen einfach gedacht habe, es ist nicht mein Kind, und zum anderen habe ich auch gedacht, ja, was ist denn, wenn es jetzt da einfach nicht mein Kind ist und ich kümmere mich jetzt irgendwie und ich liebe es einfach und stellt sich dann später raus, es ist gar nicht mein Kind. Ja, und wäre das schlimm gewesen, wenn du ein fremdes Kind geliebt hättest? Na gut, das ist jetzt Vergangenheit. Nein, das ist schon eine korrekte Frage, die du mich da fragst. Also ich weiß, worauf du da anspielst, und das ist sicherlich eine Sache, die du da korrekt siehst. Also die ich hätte da sicherlich vielleicht machen sollen. Die Mutter sagt aber zu dir, dass sie ganz sicher ist, dass du der Vater bist. Oder ist das von ihr aus auch nicht so ganz klar formuliert? Hätte es auch ein anderer sein können? Sie hat zu mir gesagt, dass ich der Vater wäre, ja. Aber ich habe halt über eine andere Quelle halt von jemandem erfahren, wo das ja zum Jugendamt auch geht, dass das auch noch jemand anders eingetragen wurde. Irgendwie. Vielleicht wäre es ja ganz gut, Lars, da du ja offensichtlich noch keinmal so richtig ganz ernsthaft und intensiv mit dieser Mutter geredet hast, ne? So hört sich's für mich jedenfalls an. Ist richtig, ja. Dass du jetzt, nachdem das Kind gestorben ist, zumindest das Gespräch suchst. Jetzt auch unter dem Hintergrund, dass der Hintergrund auch erstmal egal ist, ob es dein Kind ist oder ob es nicht dein Kind ist, dass du erstmal mit der Frau redest. Sie wird dir sicher erzählen, was passiert ist. Es ist ja auch für sie ein sehr schwerer Verlust gewesen, dass der Kleine, ist es ein Mädchen gewesen oder ein Junge? Nee, ein Junge. Dass der kleine Junge so früh verstorben ist. Und vielleicht ergibt ein solches Gespräch für dich auch noch eine andere Gewissheit wieder, was wiederum für dich auch wichtig ist, um mit deiner Trauer oder deiner Irritation, die du jetzt hast, umgehen zu können. Mhm. Meinst du denn, dass sie bereit ist zu einem solchen Gespräch? Ich kann es hoffen. Ich möchte es hoffen. Und immerhin hat sie ja deine Mutter angerufen. Das zeigt ja, dass da schon irgendwie eine Verbindung ist. Wenn auch eine vorsichtige, aber es ist eine da. Ich würde an deiner Stelle sehr schnell mit der Frau mich treffen und mit ihr sprechen. Mhm. Okay. Ja, mach das mal. Alles Gute von Herzen, Lars. Jo, vielen Dank, Jürgen. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Daniela ist dran. Hallo Daniela, 23 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Daniela. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Also wir sind jetzt circa ein Jahr zusammen, noch nicht ganz, und wir lieben uns über alles, und wenn wir öfter telefonieren, wir sagen uns jedes Mal, ja Schatz, ich liebe dich und alles ist super toll. Und ja, jetzt habe ich die Pille gewechselt, weil ich die nicht mehr vertragen habe, und habe die dann auch abgesetzt, weil ich die neue Pille auch nicht vertragen habe. Ja, und jetzt bin ich eigentlich glücklich ohne Pille, weil es alles, ja, ich habe keine Probleme mehr, weil ich endlich meine Tage bekomme. Ja, und ich sag mal, seit 3-4 Monaten haben wir eigentlich nur noch 2-mal Sex gehabt, ungefähr. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich habe schon mit Romantik probiert, mit Kerzen und Negligé und alles, was dazugehört. Ich habe schon mit Romantik probiert. Ja, sehr schön, aber es funktioniert gar nicht. Ja, Mensch, das hat aber jetzt nichts zu tun mit der Pille, mit dem Pillen, mit dem Absetzen der Pille. Ja, aber ich denke, dass es daran liegt, weil... dass er Angst hat, dass du schwanger wirst, oder? Ja, denke ich, weil seine Großeltern, und die haben alle ein super Verhältnis bei ihm und der Familie, und ja. Dass ich dann denke, dass, weil sie sagen die ganze Zeit, ja, und wir wünschen uns Enkelkinder und hier und da, bloß ich bin sowieso noch nicht da bereit dafür. Ich sag mal so, mit 26, 27 ist das okay für mich, aber vorher sowieso nicht. Und ich denke, dass er da jetzt Probleme hat, aber ich weiß auch nicht. Weil er auch definitiv noch kein Kind haben möchte. Nee, möchte er auch nicht. Und du ja auch nicht. Nee. Nun gibt es aber... meine ich mich vage zu erinnern, außer der Pille noch so ein paar andere Verhütungsmittel, die auch recht wirksam sind. Ja. Die müssten dem jungen Mann doch eigentlich auch bekannt sein, oder? Ja, haben wir auch schon probiert. Aber ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Deswegen, ich bin da im Moment sehr ratlos. Was habt ihr denn nun probiert schon? Ja, mit Kondom, klar. Mit Kondom. Kämen denn für dich noch andere Verhütungsmittel in Frage? Stichwort beispielsweise Spirale. Nee, weil ich denke, dafür bin ich zu jung und möchte ich auch nicht. Mhm. Ich möchte keinen Fremdkörper in meinem Körper haben, und deswegen... das. Naja, sind immer so Sprüche. Das ist so ein kleines Ding. Ja, aber trotzdem... Also ich respektiere das. Was das stören könnte. Ja. Ich habe auch Probleme mit der Pille gehabt, deswegen denke ich, dass... nee, möchte ich nicht. Okay, also ich respektiere es schon. Wobei man immer so bei Spirale denkt, man, das ist irgendwie so ein Riesending, aber es ist wirklich... Ja, es ist wirklich ein Mini-Ding. Aber das darf man keiner Frau einreden, wenn man das nicht, wenn eine Frau das nicht will, dann will sie das halt nicht. Gut, dann haben wir aber das gute alte Kondom. Ja, haben wir auch schon versucht. Und damit kommt der junge Freund nicht zurecht, oder wie? Nee, denke ich nicht. Was heißt denn das? Kriegt er keinen Hoch mit Kondom, oder wie? Nee, auch so, wenn ich jetzt im Moment, wenn ich ihn anfasse oder anfange, ihn zu streicheln oder dann es halt einführen will, dass so, ich möchte jetzt gerne mit dir schlafen oder so, es passiert nichts. Und ich weiß nicht warum, weil ich denke, wir führen eine super glückliche Beziehung. Und da sollte man ja eigentlich den Anspruch haben, bei einer super glücklichen Beziehung, bei zwei jungen Leuten Anfang 20, dass man darüber auch redet, ne? Oder dass haben wir auch gemacht. Ich habe ihm auch gesagt, ich fühle mich im Moment, als wenn ich deine Schwester bin. Und ja, da sagt er dann halt nur, ja, ich habe halt im Moment keine Lust, und er kann sich das selber nicht erklären. Aber hast du ihn denn darauf hingewiesen? Hast du es so formuliert wie jetzt bei mir gerade? Genau, ich habe ihm gesagt, ich fühle mich wie deine Schwester. Nein, dass du auch die Vermutung hast, dass es damit zusammenhängt mit dem Absetzen der Pille und seiner Angst, eventuell Vater zu werden und so. Hast du also so klar gesagt? Ich habe ihm schon 100-mal gesagt, ich möchte noch gar keine Mutter werden und erst mit 26, 27, weil im Moment steht mein Job an erster Stelle. Ja gut. Okay, hast du ihn denn, ja genau, der Freund muss natürlich an erster Stelle stehen. Genau. Hast du ihm auch ganz konkret gesagt, ich vermute, dass das hängt mit den Kondomen zusammen, dass du das nicht so gerne hast. Hast du ihm das auch? Nein, mit den Kondomen habe ich ihn noch nicht drauf angesprochen. Musst du machen. Du musst ihn aus der Reserve herauslocken. Vielleicht weiß er das ja selbst gar nicht so ganz genau, was da mit ihm los ist. Und das kann man eigentlich nur schaffen, indem man so radikal wie nur irgend möglich darüber redet in der Situation. Weil in diesem Fall glaube ich wirklich, dass man das durch ein sehr vernünftiges Gespräch lösen kann, so wie du mir das gerade geschildert hast. Du glaubst nicht, dass er eine andere Freundin hat. Nein, das auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Du bist ja ganz sicher, dass ihr euch sehr liebt und sehr lieb habt. Und du bist ja auch sicher, dass ihr euch begehrt, ihr beiden. Ja, eigentlich also schon. Bei uns ist es schon so ein Problem von Anfang an. Wir wohnen 85 Kilometer getrennt. Mhm. Also es ist schon so, wir sehen uns nicht jeden Tag. Und wir können auch nicht mal eben sagen, ja, ich fahre mal eben zu dir. Mhm. Es geht halt bei der Entfernung nicht. Gut, das ist ja alles noch okay. Das kann man ja alles irgendwie hinkriegen. Und wenn du das so festmachen kannst an diesem Datum quasi, als du die Pille abgesetzt hast, muss man das lösen. Und ich würde dir raten, dieses alles, was du an Vermutungen hast und Fragen, die du mir gerade vielleicht auch so formuliert hast, ihm genauso vorzulegen. Mhm. Und einfach zu sagen, lass uns das gemeinsam jetzt versuchen hinzukriegen. Wenn ihr das überhaupt nicht schafft, dann geht eine Stunde, zwei Stunden mal zu einer Paarberatung. Und wo gibt's sowas? Können wir dir gleich sagen. Ich weiß es nicht auswendig. Aber wir haben hier Verzeichnisse für ganz Deutschland. Das wäre super. Ja. Das ist, glaube ich, lösbar, das Problem. Ja, ich warte hier jetzt schon die ganze Zeit und denke, vielleicht ändert sich das ja jetzt, aber... Nee, die Gefahr ist, wenn jetzt nichts passiert, dass sich das so verselbstständigt und quasi verkrustet und dann seid ihr wirklich Brüderchen und Schwesterchen in einem Jahr. Ich bin auch nicht so ein Typ, der sagt, ja, ich brauche jetzt dreimal pro Tag Sex oder einmal in der Woche. Mhm. Ich meine, ne, es ist halt so, Sex ist was Schönes und man sollte es haben, wenn man Lust darauf hat, aber das ist im Moment so... Nichts. Da ist irgendeine Blockade, irgendwas ist da. So, du legst auf, das heißt meine Psychologin ruft dich an und sagt dir auf jeden Fall schon mal eine Stelle, wo ein Sexualtherapeut oder eine Paarberatung in deiner Gegend ist. Ich danke dir. Und der erste Schritt ist, dass du mit ihm redest nochmal. Mach ich. Alles Gute. Kein Problem. Toll, okay. Tschüss. Tschüss. Janosch ist hier und der ist 32 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Janosch. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar habe ich ein riesengroßes Problem. Und zwar hat mich meine Freundin gestern verlassen und ist jetzt mit meiner besten Freundin, möchte eine Beziehung eingehen. Ach du liebe Zeit, sowas wieder. Ja, richtig. Und wie lange wart ihr ein Paar? 5 Jahre. 5 Jahre, so lange? Ja, wir waren 2 Jahre verlobt und hatten wir gestern Abend so in einer 10-minütigen Aktion erzählt, dass sie jetzt wohl mit meiner besten Freundin zusammen ist. Du hast so eine platonische Freundin, so eine richtig gute Frau, Freundin? Ja, die ich seit der Grundschule kenne. Ja, die auch mit euch beiden befreundet war die letzten 5 Jahre. Richtig. Und da hat sich was angebandelt zwischen den beiden. Ja. Seit wann denn? Das ist, also wie gesagt, das hat sie mir gestern erzählt und... Nee, seit wann haben die beiden schon was miteinander, weißt du das? Nein, absolut nicht. Es ist halt so, dass ich... sehr in meinem Beruf sehr eingebunden bin und ab und zu 14 bis 15 Stunden arbeiten muss. Was machst du beruflich? Ich bin Koch. Du bist Koch? Ich bin Koch. Und dementsprechend habe ich auch immer zu ihr gesagt, ja, sie hat ihre Freiheiten und sie kann ja auch machen, was sie möchte. Und wenn sie, ich habe halt die beste Freundin, die ab und zu dann hier war und habe ich gesagt, ja, dann geht ihr auch ins Kino oder geht auch in die Kneipe und oder macht was zusammen, fahrt auch in Urlaub oder ich habe halt keine Zeit. Achso, und somit waren die beiden Mädels schon oft zusammen, haben viel miteinander gemacht. Richtig. Und du hast gedacht, na, das ist so eine Frauenfreundschaft, hast dir wahrscheinlich überhaupt nichts dabei gedacht. Nee, ich war auch gar nicht eifersüchtig. So, hat sie dir denn gestern gesagt, ob da sexuell auch schon was gelaufen ist zwischen den beiden? Nee, habe ich noch gar nicht gedacht. Achso, das hat sie aber auch von sich aus nicht gesagt. Nee. Immerhin hat sie dich verlassen nach 5 Jahren. Ja. Und sie hat dir gesagt, ich verlasse dich, weil ich mich in deine beste Freundin verliebt habe. Ne, so hat sie es gesagt. Und du hast dann nicht weiter gefragt, wie verliebt seid ihr zusammen? Habt ihr schon was gehabt? Wie viel ist nebenher schon gelaufen während unserer Zeit so parallel? Hast du alles nicht gefragt? Nein. Ich habe... Schockiert warst du. Ja, ich war von allen Sorgen, weil ich nicht damit gerechnet habe und das noch nie erlebt habe. Das ist jetzt gestern passiert, ne, sagst du. Richtig. Hast du denn jetzt heute schon oder danach mit deiner besten Freundin mal telefoniert, gesprochen? Ja, ich habe es versucht. Aber nicht, sie möchte keinen Kontakt mit mir und meine Ex-Freundin möchte auch keinen Kontakt mit mir. Das ist aber krass. Das ist aber wie ein kalter Waschlappen ins Gesicht geschlagen. Richtig. Und du verlierst deine langjährige Beziehung, deine Frau, deine Freundin und deine beste Kumpelfreundin quasi auch auf einen Schlag. Richtig. Und zu vermuten ist ja, ich vermute ja, dass die beiden Mädels schon eine ganze Weile was miteinander hatten. Ja. Wenn sie jetzt so knallhart sagt, ich verlasse dich. Richtig. Ne, da war ja gar nicht mehr wenn jetzt der Satz noch gefallen wäre, da ist was gelaufen, ich weiß nicht so recht, ich bin hin und her gerissen, dann hättest du ja noch eine Chance gehabt. Aber so hast du ja gar keine Chance mehr. Richtig. Du stehst ja wie ein begossener Pudel. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt... mit großen Eifersuchtsaktionen irgendwie was retten soll oder ob ich jetzt aggressiv irgendwie was machen soll. Ich bin nicht der Typ, der jetzt dort die Türen einrennt und Gott sei Dank das Telefon herum macht. Ich würde fast auch schon sagen, Gott sei Dank, Janosch, weil du wirst da nichts verändern. Liebst du denn deine Freundin noch? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, gerne? Ich im Prinzip das alles, so die Extrastunden, die ich da gemacht habe ich ja für uns normalerweise gemacht. Die was für Stunden? Die Extrastunden. Ach, die Extrastunden, um Geld zu verdienen, um damit ihr euch was leisten könnt. Richtig. Ja. Und ich sitze jetzt in dieser großen Wohnung alleine und Ach so, ihr habt auch noch zusammen gewohnt. Richtig. Und sie ist, gestern hat sie ihre Koffer gepackt und ist abgehauen. Ja, ihre Kulturtasche und diese kleinen Kleinigkeiten, die sie hatte im Badezimmer, alles eingepackt und weg war sie. Ist das eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung? Das ist die Mietwohnung. Wer steht denn da im Vertrag? Ihr beide? Ich alleine. Du alleine? Achso, ja. Hat sie gar keine großen Verpflichtungen? Nein. Sie hat noch ein paar Klamotten vielleicht in der Wohnung? Richtig. Und die Möbel könnte sie dir belassen und ab dafür, ne? Ja, bloß das Problem ist ja auch, dass die Möbel oder die Sachen, die wir zusammen haben, dass ihre Mutter diese bezahlt hat. Mhm. Also dass normalerweise die Sachen, ja, sind eigentlich so ein Geschenk oder von ihrer Mutter. Könntest du denn überhaupt die Wohnung alleine finanzieren? Ja, könnte ich schon, aber es bleibt nicht mehr viel übrig. Mhm. Sie war also auch berufstätig? Richtig. Weil sie ist berufstätig. Mhm. Richtig. Das ist eine harte Geschichte, Janosch. Auch eine gemeine Geschichte, weil sie nach 5 Jahren, finde ich, muss man so fair und anständig miteinander umgehen, dass man dem anderen das eher sagt und dass man das in einer vernünftigen Weise löst und dem anderen gegenübertritt und nicht mit einem Gespräch und zack und weg. Finde ich sehr schlimm. Aber letztendlich wirst du nicht viel machen können. Das hört sich alles so entschieden an, dass du gar keine Chance hast, was zu verändern. Ja, ich habe dich nicht versucht, sie aufzuhalten. Das ist das, also ich weiß nicht, ich habe dann noch versucht, sie aufzuhalten, aber es ging ja nicht. Mhm. Es ging ja nicht. Ich habe mich sogar so halbwegs vor den Wagen geschmissen, habe gesagt, hier, stopp und halt. Und aber das war ja, im Prinzip dann schon vorbei. Wie so ein Film. Du machst dich dann lächerlich. Letztendlich machst du dich durch solche Aktionen lächerlich. Ja. Habt ihr noch Sex miteinander gehabt in den letzten Wochen, Monaten? Kaum. Weil das hat sich irgendwie alles, hat sich halt so, ich war in meiner Arbeitswelt und habe gedacht immer, hier, ich muss was zur Seite legen und, Was hattet ihr denn für Pläne? Warum hast du denn so sehr viel gearbeitet? Wir wollten eigentlich noch eine größere Wohnung haben und auch ein anderes Auto und dafür war da eigentlich das Geld und dann mal in Urlaub, richtig einen schönen Urlaub machen. Aber vielleicht wieder ein guter Beweis, dass eben Geld ist es nicht, ne? Um materielle Dinge. Was nutzt die tollste Wohnung, das schönste Auto, wenn die Liebe deshalb kaputt geht, ne? Wenn man so viel Zeit opfert, um Geld zu verdienen und sich nicht um den Partner kümmern kann. Richtig. Aber ich glaube, das wird sicher auch nicht der Hauptgrund gewesen sein. Da sind auch noch andere Dinge mit im Spiel. Ja. Hast du nicht auch einen irren Hass auf deine Freundin, auf die platonische Freundin, auf den Kumpel? Nein, weil gerade sie bedeutet mir sehr viel. Also ich liebe sie, aber eben halt, Ja. Also Janosch, ich würde jetzt erstmal, wenn du das kannst, erstmal stillhalten und nichts machen. Und erstmal abwarten, wie sie sich meldet, ob sie sich nochmal meldet. Auf keinen Fall irgendwelche Telefon-Terror-Attacken oder sowas, das bringt gar nichts, überhaupt gar nichts. Es wäre schön, wenn sie dir vernünftig zumindest mal alles erklären könnte. Das Recht hast du, dass du sie dazu noch bewegen könntest. Das wäre vielleicht für dich auch noch gut. Aber los, ich habe Angst, dass ich meinen Job jetzt hinschmeiße und dass ich dann jemand sei, dass ich mich zurückziehe. Da musst du jetzt diszipliniert sein. Genau das darfst du nicht machen. Genau das nicht. Ja, mein Lieber. Alles Gute. Dankeschön. Ja, na schau. Jetzt habe ich noch den Markus hier. Markus ist 15 Jahre alt. Hallo. Ja, hi. Hier spricht Markus. Ja. Und zwar mein Thema ist Popstar, also Wunschberuf Popstar. So, du willst Popstar werden? Ja, du wirst der neue Michael Jackson werden? Nein, also Sascha ähnlich. Du möchtest Sascha werden? Ricky Martin, ja. Ricky Martin. Siehst du denn auch so gut aus? Ja. Ja? Ja. Und mit 15 kann man das noch nicht sagen, da entwickelt man sich dann noch ein bisschen, ne? Ja, auch schon, ja. Also ich mache schon seit 11 Jahren Musik. Aha. Seit ich hier bin, singe ich schon und habe auch schon ein paar Auftritte hinter mir und habe auch so hoffentlich viele vor mir. Du kannst singen. Ja. Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit. Ich bitte mal meine Regie, meine Musik ein bisschen in den Hintergrund zu fahren. Und du singst mir einfach jetzt zum Abschied was vor. Okay. Okay. Ja. Hier ist Markus, 15 Jahre alt, der neue Sascha. Bitteschön. Baby, don't cry. Baby, don't run away. Baby, let's try. I got so much to say. Ja, also mit entsprechendem Verstärker und guter Instrumentalisierung. Ja. Klang schon mal ganz gut. Also du übst fleißig auch, ne? Mhm. Ja. Mensch, Markus, warum willst du so ein Star werden? Ich denke, also das Talent habe ich schon seit 11 Jahren in mir und ich finde es einfach super toll, auf der Bühne zu stehen. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe oder so, kann ich das dann den Leuten präsentieren. Ja, ja, so machen die meisten Stars das. Ja, genau. Ja. Also ich kann halt dann das zeigen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und toll, toll, toll. Und irgendwann werde ich sagen können, damals mit 15 hat er bei mir schon gesungen. Ja. Alles Gute, Markus. Okay, danke. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Annette Bastian. Morgen sind wir wieder mit einer freien Themennacht da. 1 Uhr Radio 1 live und 1.30 Uhr wieder erfahren. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage ciao bis morgen.